tempro grave. Durch die Flusshafte Glut, durch das grüne Busch da hauen, so die trockenen Blicke schauen, so die trockenen Nachtgefieder rauscht auf ferne Eiche nieder. Balsam duft haucht die Luft, Philomelens Zauberlieder. Alle beim großen Auferstehen aus der Nacht. Gottes Macht einst uns Duft in seiner Höhe lieb gewonnen einzugehen. Rot und Raute von den Wiegen bis beim großen Auferstehen.